aber dann sind Sie eine höchst studierenswerte Erscheinung. Mir ist nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen. Nun, volle Gefühl Ihrer untadeligen Gesundheit. Schlafen Sie wohl. Und auf Wiedersehen. Schlafen Sie wohl und auf Wiedersehen.